Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück hier. Wir machen weiter bei unserer Serie Wahrhaftig und biblisch auch zu vergeben. Jetzt fangen wir mal an mit einer Frage und ich werde hier auf der Flipchart das schreiben. Viele Leute sind ja visuelle Lerner, wenn sie was sehen, dann können sie sich das viel besser einprägen. Ich habe das schon gesagt auf vorigen YouTube-Videos, hier ist weder Rechtschreibschule, Rechtschreibstunde oder Lektion, noch ist hier Schönschreib. Lektion, die müsst ihr euch woanders holen. Hier ist eine Lehre über Vergeben, aber ich verwende die Flipchart eben, damit viele von euch sich auch leichter tun, das einzubringen und dann im Leben anzuwenden. Und da haben wir auch sehr gute Feedbacks bekommen. Also ich schreibe einfach so gut ich kann. Ich war nie ein Schönschreiber. Meine Eltern haben gesagt, du hättest Arzt werden sollen, denn du schreibst für einen Arzt, das kann kein Mensch lesen. Okay, die erste Frage ist einmal eine sehr wichtige Frage. Was ist biblische Vergebung? Und das ist eine wichtige Frage und ich werde euch sagen, warum. Was ist biblische Vergebung? Und zwar, meine lieben Freunde, wir dürfen den Fehler nicht machen, den so viele gemacht haben und der immer wieder gemacht wird, nämlich uns die Definition von gewissen Wörtern aus unserer Kultur zu holen, auch aus unserer Alltagssprache zu holen oder sonst sie irgendwo anders herzuholen, außer aus dem Dictionary der Bibel, was das wirklich bedeutet im Lexikon, im Griechischen oder im Hebräischen. Und ich werde euch erklären, warum. Das ist so eine gefährliche Sache, weil die Wörter, die ändern sich ja. Die Bedeutung der Wörter, die Meinung der Wörter, die ändern sich. Und ich persönlich bin überzeugt, dahinter steckt eine sehr große Strategie des Teufels. Eine wirklich große Strategie des Teufels. Denn ich habe ja einem gewissen Wort, gebe ich eine gewisse Bedeutung. Wenn diese Bedeutung jetzt biblisch korrekt ist, dann ist das für mich gut, dann kann ich das so anwenden und kann ich das auch wirklich umsetzen, damit es in meinem Leben eine Veränderung bringt. Wenn die Bedeutung des Wortes aber jetzt nicht im Sinne der Bibel ist, sondern im Sinne von Humanismus, meiner Kultur, meinem Land oder auch was andere Menschen ganz bewusst und gezielt machen, nämlich die Bedeutung der Worte zu verändern, damit in meinem Leben dann das Leben so geprägt wird, dass ich nicht mehr dem Wort Gottes gemäß leben kann, weil ja das Wort eine andere Bedeutung hat. Ich war schockiert, als ich diese Woche erfahren habe, und es scheint so, dass diese Quelle sehr zuverlässig ist. Die Quelle ist eine Person, die involviert ist in Bibelübersetzungen. Und mir wurde diese Woche mitgeteilt, dass Wissenschaftler, Bibelwissenschaftler und Gelehrte, die sind dabei, eine neue Bibel herauszubringen. Die Bibel, da wird alles rausgestrichen, was irgendwie zeigen könnte, dass Homosexualität Sünde ist. Wird da rausgenommen oder umgeändert? Ich war schockiert. Ich war so schockiert. Und genau hier ist der Punkt. Zum Beispiel, wenn wir heute sagen, jemand ist gay, dann wissen wir ganz genau, was das bedeutet. Jemand ist homosexuell. Als ich auf der Bibelschule war, vor 40 Jahren, in etwas mehr als 40 Jahren, damals, ich war auf der Bibelschule in England, hatte das Wort gay eine völlig andere Bedeutung. Ich war bekannt als der Reinhard, der gay ist. Gay bedeutet glücklich, einfach fröhlich zu sein, Freude zu haben, ständig am Leben. Und denke mal, das ist nur ein Beispiel, denke mal, wie das Wort Liebe sich verwandelt hat. Die Bedeutung des Wortes Liebe. Die meisten von uns Christen, die assoziieren das Wort Liebe mit vielen anderen Dingen, aber nicht mit dem, was die Bibel sagt, dass es Liebe ist. Und genau das ist ja auch, was auch so die christliche Gemeinde und die christliche Kultur infiltriert hat. Ich habe vielen Menschen gesagt, viele Menschen habe ich gehört, dass sie es gesagt haben, also immer wieder auch zu mir persönlich. Die haben Folgendes gesagt: Aber Reinhard, wie kannst du sagen, dass Homosexualität Sünde ist? Da gibt es einen Mann und eine Frau, die leben zusammen, die leben als Ehepaar zusammen, die haben Kinder, da gibt es Hass, da gibt es Zwietracht, da gibt es Streit, die Kinder leiden unwahrscheinlich darunter. Und dann gibt es einen Mann, der lebt mit einem anderen Mann zusammen, die lieben sich einander, da ist ein liebevolles Verhältnis, die Kinder, die sie adoptieren, die fühlen sich geliebt. Wie kannst du sagen, dass das falsch sein könnte? Und genau hier ist der Punkt. Wir haben Liebe definiert, so wie wir es uns von der Welt eintrichtern haben lassen, wie wir Liebe definieren sollen. Anstatt ganz zur Bibel zurückschauen, was bedeutet Liebe wirklich? Was ist die biblische Liebe, die wir als Christen leben sollen? Nur ein Beispiel. Und auch das Wort vergeben ist ein Wort, das leider immer wieder von vielen Christen, es wird humanistisch interpretiert, es wird so angewendet, wie vielleicht auch das Wörterbuch oder das Lexikon uns sagt, dann wird es vielleicht so interpretiert und ausgelegt, wie es der Therapeut oder der Seelsorger mir sagt. Aber was sagt die Bibel wirklich? Das griechische Wort für vergeben, und ich werde euch das griechische Wort nicht aufschreiben, denn das hilft euch nicht, wir machen auch hier keinen griechischen Unterricht, ihr könnt es gerne nachschauen. Das griechische Wort ist aphiemi. Und es bedeutet so viel wie wegzuschicken. Ich schreibe euch nur das auf hier. Weg. Wegschicken. Wegschicken oder fortschicken. Je nachdem, was für dich besser ist. Ich bin ja Österreicher und manchmal merke ich, dass wir in Österreich oft ein bisschen andere Worte verwenden als in Deutschland oder in der Schweiz. Ich bemühe mich, mein Bestes gut Deutsch zu sprechen. Ich bin zwar Österreicher, aber ich lebe seit, oh du liebe Zeit, allein 20 Jahre nicht mehr in Österreich und habe auch am Anfang, als ich weggekommen bin, die deutsche Sprache nie mehr verwendet. Gar nicht mehr. Ich lebte in Amerika, da brauchte sie ich nicht. Dann in Brasilien, da half mir Deutsch gar nichts. Also ich habe allein 20 Jahre fast ausschließlich die englische und jetzt auch die portugiesische Sprache verwendet. Und von dem her seid ein bisschen nachsichtig mir. Danke. Lernt euch in Vergebung zu üben. Also das griechische Wort für vergeben, es bedeutet wegzuschicken. Und weißt du, was das Interessante war? Dieses Wort wegzuschicken, es hatte eine starke Bedeutung, nämlich wegzuschicken und es darf nicht mehr zurückkommen zu mir. Die Juden, die hatten ja von Gott etwas aufgetragen bekommen, nämlich sie mussten, wenn sie sich scheiden ließen. Jesus hat das erklärt in Matthäus Kapitel 19, dass Gott eigentlich nie die Scheidung wollte. Gott hat von Anfang an einen Mann und eine Frau geschaffen und die zwei, die sollten zusammenbleiben für immer. Und dann wurde eben auch den Jüngern wurden auch die Frage gestellt, wie das aussieht mit der Scheidung. Und dann sagte Jesus, dass Moses, das Gesetz, hat es erlaubt, wegen der Härtigkeit eures Herzens, wenn der Ehebruch ist. Also Scheidung ist niemals der Wille Gottes, aber in gewissen Situationen, in gewissen Fällen, hat Gott die Scheidung erlaubt, weil das Herz der Menschen so verhärtet ist. Und ich möchte hier keine Serie tun über Scheidung und Wiederverheiraten, das soll jeder für sich selbst in der Bibel herauszustudieren und dann für sich selbst eine Entscheidung treffen, was er damit tun möchte. Ich bin weder Richter, bin ich hier von Menschen, noch bin ich hier, um euch zu sagen, wie ihr euer Eheleben oder das Leben nach der Scheidung leben sollt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe mein Verständnis, ich habe meine Erkenntnis, aber ich habe auch für mich, bin ich zu überzeugen gekommen, dass dieses Gebiet so komplex ist. Wir haben das vor 30 Jahren tagelang durchdiskutiert mit Theologen, mit Gelehrten, mit Bibellehrern, durchdiskutiert und am Ende habe ich gesagt, okay, da gibt es ein erstens nicht ganz klipp und klare biblische Lehre, wie viele sagen, dass sie es gibt. Auf einen oder höchstens zwei Bibelverse kann man keine Doktrin etablieren und ein Fundament für eine Doktrin haben. Das hat mir nie genug, hat mir nie gereicht. Darum habe ich gesagt, jedes Ehepaar muss sich selbst mit Gott und mit dem Heiligen Geist und im eigenen Leben ausmachen, wie sie mit dem Thema Scheidung und Wiederverheiratung umgehen. Ich habe meine Überzeugung, aber ich werde niemals dogmatisch sein, schon gar nicht anderen Leuten ein Joch auflegen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aus dem simplen Grund, weil für mich eben das Neue Testament nicht eine klipp und klare Aussage und Lehre zum Thema hat. Ja, ich weiß, da gibt es Leute, die bestehen darauf, dass es eine klare Lehre gibt und die können dann einen kurzen Abschnitt von 1. Korinther 7 und Matthäus 19 nehmen, der sehr oft missverstanden wird und auch im Urtext gar nicht das bedeutet. Von dem her bin ich eine Person, die dann niemals einen anderen ein Joch auflegen wird und eine dogmatische Position vertreten wird. Aber dieses Wort wegzuschicken, das kam von der jüdischen Kultur genau von dort her, wo ein Mann sich von seiner Frau scheiden ließ, dann musste er ihr den Scheidebrief geben. Und als der Mann der Frau diesen Scheidebrief gegeben hat, das bedeutet er, dass er schickte sie jetzt weg und sie konnte nicht mehr zu ihm zurückkommen. Und das ist dasselbe Wort, welches Jesus verwendet, wenn er von der Vergebung spricht. Mit anderen Worten, du tust mir ein Leid an, du fügst mir Leid zu, du übervorteilst mich, du machst etwas gegen mich, jetzt stehst du in meiner Schuld. Und als Jesus von Vergebung gesprochen hat, dann sprach er davon, dass ich diese Schuld, die du gegen mich hast, die schicke ich weg. Und die kann und die darf nicht mehr zurückkommen. Ich erlaube ihr nicht mehr zu mir zurückkommen. Ich habe dich freigesetzt von deiner Schuld. Denke mal, wie wunderbar der Kolosser beschreibt, wie Jesus uns vergeben hat. Wir standen in seiner Schuld. Jeder, der gegen dich sündigt, steht in deiner Schuld. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief zerrissen und ihn an das Kreuz genagelt, weggeschickt. Du stehst in keiner Schuld mehr. Warum? Weil Gott dir vergeben hat. Und das ist die Bedeutung, das ist die Definition des biblischen Wortes zu vergeben. Die Schuld des anderen wegzuschicken und ihr nicht mehr erlauben, dass sie zu mir zurückkommt. Also Vergebung ist keine Wischiwaschi-Sache, ist keine humanistische Sache, ist keine was weiß ich Sache, wie sie irgendjemand uns sagt, sondern die Bibel sagt uns klipp und klar, Vergebung bedeutet, du schickst die Schuld, die der andere gegen dich hat, fort und damit bleibt sie auch fortgeschickt. Du gibst ihr nicht mehr die Erlaubnis, dass sie zu dir zurückkommen darf. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass das so viele Fragen in euren Herzen herumrasseln. Ja, aber was ist? So einfach ist das doch nicht. Meine lieben Freunde, ich werde versuchen, so viele wie mögliche Fragen zu beantworten in dieser Serie. Wie gesagt, es wird eine längere Serie werden. Wir wollen nicht länger als 12 bis maximal 15 Minuten aufnehmen, damit man auch wirklich gut sich Zeit nehmen kann, die Sache gut durchzugehen, durchzukauen, darüber nachzudenken und auch anzuwenden. Und wenn du mehr Zeit hast, du kannst dir dann bald die nächste anschauen. Wir werden, so gut es geht, jede Woche 3 Teile posten. Okay, herzlichen Dank und wir sehen uns bald. Tschüss. Sündigst du? Eine starke Aussage, oder? Hör zu, in den letzten Tagen hat der Herr sehr viel zu mir gesprochen über unsere Freiheit und unser Recht. Viele Dinge, die wir denken, wir haben ein Recht, haben in Wirklichkeit gar kein Recht dazu. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brazilian Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.